Ich cache mir was. Cachen macht so viel Spaß. Ich könnte ständig cachen gehen. Cachen ist wunderschön. Ich cache. Wo ist egal. Ich cache. Jo, und das ist manchmal eher eine Qual. Danke an Herbert für die passende Steilvorlage. Sonntagsrunde Standard. Neulich haben wir während der Wartung eines Caches der Holden in die App geguckt, ob alles geklappt hat, und dabei fiel uns auf, dass wir schon mehrfach an einem Cache im Park vorbeigelaufen sind. Nein, wir bekommen keine Benachrichtigung, wenn ein neuer Cache im Umkreis von 12 Kilometern freigeschaltet wird, denn das ist uns in der Regel völlig egal, sofern es kein eigener ist. Sonntag erinnerte ich mich an den und wir gaben uns dran, den Cache zu suchen. Außer den mobilen Endgeräten und der obligatorischen Papiertaschentücher hatten wir nichts dabei. Aber hey, die Dose liegt im Park und so ein Stift sollte sich zur Not improvisieren lassen. Der Hint, Achtung, es folgt ein Spoiler, der Hint, nimm Platz, deutet auf eine Bank, denn auf den Boden will man sich da nicht setzen. Blöd nur, Bänke gibt's im näheren Umkreis einige. An denen, auf die mein Handy zeigte, fand ich nix, während meine Holde an der, auf die ihr Handy zeigte, mutmaßlich fündig wurde. Mutmaßlich deshalb, weil in einem rostigen Rundrohr etwas steckte, was unter Umständen möglicherweise vielleicht ein rundes Dösken hätte sein können. Umliegende Stöckchen lieferten mutmaßliche Indizien über vielleicht erfolgte Frickeleien, denn leider steckte es gute 5 Zentimeter tief im Rohr und einen Pack an gab es nicht. Mangels ECA versuchte ich, ein Stöckchen in den minimalen Spalt zwischen Döschen und Rohr zu drehen, um es so gegebenenfalls herausziehen zu können, doch ohne Erfolg. Dann halt nicht. Wenn ich's nicht rausbekomme, wird's wohl in nächster Zeit auch nicht gemuggelt werden. Da wir quasi fast jede Woche hier vorbeikommen, denken wir gegebenenfalls mal dran, ein Drähtchen nebst Stift mitzunehmen, und dann sollte dem Punkt eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Außer dass die vermeintliche Dose gar nicht der Cache ist, sondern nur ein Irgendwas, das ein Trollo oder eine Trollin just for fun ins Rohr gesteckt hat. Aber dann, meine Lieben, dann ist Schluss mit lustig. Dann ist Zito und die ganze ohnehin marode Bank wandert in den Sack. Herzlich willkommen hier im Headquarter-Studio des Konservenradios Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 194, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Okay, OC! Es gibt Neuigkeiten in Sachen OC Headquarter Event, OCHQ11. Die neulich noch gähnend anmutende Leere des Listings wurde mit Attraktionen gefüllt. So ist das Eventwochenende folgendermaßen geplant. Freitag, 23.08.2024, 19 Uhr, wie bereits in Konserve 192 erwähnt, das Auftaktevent in einem zentral gelegenen Wirtshaus, OC17FD7. Mit derzeit 11 Teilnehmenden exklusive Owner, Stand 12.07.2024. Am Samstag, den 24.08.2024 um 10.45 Uhr das erste Glanzlicht. Eine Führung durch die Trierer Kaiserthermen, OC18069. Gedeckelt auf 25 Teilnehmende begeht man in einer 120-minütigen Führung die monumentalen Überreste einer großflächig geplanten spätantiken römischen Badeanlage und späteren Reiterkaserne. Zumindest, wenn man der Beschreibung in der Wikipedia Glauben schenken mag. Teilweise noch 19 Meter hohe erhaltene Mauern zeugen von der Größe einer der größten römischen Therme nördlich der Alpen. Sofern man auch das der Wikipedia glauben kann. Zumindest waren sie angeblich derartig geplant, wenngleich nie fertiggestellt. Überhaupt hätte sich diese schiere Größe ohnehin nicht gelohnt, denn die wesentlich älteren Barbara-Thermen, ebenfalls in Trier verortet, waren viel größer. Will sagen, die Barbara-Thermen sind die römische Thermenanlage mit der größten Grundfläche nördlich der Alpen. Mit 42.500 Quadratmetern waren sie damals, TM, in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus sogar die zweitgrößte Thermenanlage im Römischen Reich und flächenmäßig lediglich übertroffen von den Trajans-Thermen in Rom höchst selbst. So schreibt man zumindest. Als Trier nun zu Beginn des 5. Jahrhunderts zerstört wurde, wurde die Nutzung mutmaßlich eingestellt. Im Laufe der Jahrhunderte wurden sie dann als Steinbruch und für Einbauten diverser Gebäude, unter anderem eine Kirche, benutzt. Einbauten, da denkt man mal an Küche oder so, ne? Aber nein, es wurden in die Thermen diverse Gebäude, unter anderem eine Kirche, eingebaut. Irgendwann wurde mal was gesprengt und nun gibt's wohl noch ein paar restaurierte Ruinen, die man sich anschauen könnte, wenn man nicht gerade in der Führung der Kaiserthermen steckt. Oder bei Engelberts Erben einkehrt, denn am Samstag, den 24.08.2024 um 14 Uhr findet das diesjährige OC Headquarter Hauptevent statt, OCHQ11, in einem Weingut. Mit 17 Teilnehmenden exklusiver Owner stand 12.07.2024. Nach einer kleinen Führung kann man sich in der zugehörigen Straußwirtschaft verpflegen oder verpflegen lassen. Eine Strauß- oder Besenwirtschaft ist übrigens ein temporär geöffneter Gastbetrieb, in dem meines Wissens zum Beispiel Winzer ihren selbst erzeugten Wein abgabenfrei direkt vermarkten und dazu passende Tellergerichte reichen dürfen. Gerichte wie zum Beispiel Pelzer Saumagen oder Schweinswürstel mit Kraut oder Handkäse, mit oder ohne Musik. Oder. Und mutmaßlich, weil's ein Event ist, sitzt man dann weinselig übers Hobby schwadronierend beisammen und möglicherweise unter Umständen vielleicht erläutern Fachwissende bei dieser Gelegenheit, ob ihre Expertise, warum Open Caching und überhaupt Open Caching das Only Caching des Cachings ist. Eine Frage, die man eigentlich auch Esel und Teddy hätte stellen können. Wobei, ich hab's einfach mal gemacht und auch überaus zügig eine Antwort erhalten. Vielen Dank an dieser Stelle. Bedauerlicherweise war es nicht die erhoffte Antwort auf meine Frage, denn die konnte nicht mehr beantwortet werden, weil deren aktuelle Episode schon im Kasten war und bei den beiden mutmaßlich die Sommerpause ansteht. Schade, aber hey, in 6 Wochen wird sich die Frage mutmaßlich selbst beantworten und mit dem Versacken in Engelbertas Laufvogelverwirtschaftung endet mutmaßlich auch der Abend, sofern man nicht mit anderen CacherInnen noch die Hotelbar verunsichern kann oder mag, bevor Mann oder Frau sich in Morpheus' Arme begibt. Denn man muss fit und ausgeschlafen sein, will man doch am Sonntag, den 25.08.2024, um Vormittag am Listing folgt, teilnehmen. Das ist der Wahnsinn und unser 2. OC-Headquarter-Event in Folge. Ja, die Katze ist aus dem Sack. Oder aus dem Quantencash, wie Schrödinger heute sagen würde. Aufgrund des enormen Andrangs bei der Thermenführung sah ich mich gezwungen, unsere Teilnahme zeitnah anzumelden, um 2 der überaus begehrten Plätze zu ergattern. Da konnte ich mich anschließend auch gleich für die anderen Events anmelden, war ja schließlich kein Geheimnis mehr. Wenn ich schon da bin, werde ich selbstverständlich versuchen, in meiner bekannt seriösen Art exklusiv für euch Originaltöne der einzelnen Veranstaltungspunkte einzufangen. Der Knaller, oder? Ich freue mich wie ein Schnitzel. Hey, wie ein Schnitzel, nicht Wiener Schnitzel. Zuhören bitte. Wobei Schnitzel. Ob die Schnitzel in dieser kälterösen Privatwirtschaft anbieten, weiß ich gerade nicht. Völlig egal, das wird spannend und sollte sich in Sachen Sonntag noch etwas Spektakuläres, Unstrich tun, halte ich euch selbst verfreilicht auf dem Laufenden. Themenwechsel. Unbestätigten Quellen zufolge soll jemand auf einer Wiese ein Boot erspäht haben. Kunststoffrumpf, flechtös und unterwuchert. Auch drin wachsen Pflanzen und die ein oder andere Armatur scheint bei Zeiten abgeheuert zu haben. Für die einen ist es Deko, für die anderen eine Basis für einen Wiederaufbau, sofern Besitz- und Eigentumsrechte wandelbar oder vakant sind. In diesem Fall stünde gegebenenfalls ein Aufhübschungskurs plastöser Rumpfreparaturen am Strand des Dümmersees zur Disposition. Dümmersee, kennst du, ne? Kennst du, kennst du, ne? Kennt ihr nicht? Echt nicht? Ja dann... Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de. In diesem Fall stünde gegebenenfalls ein Aufhübschungskurs plastöser Rumpfreparaturen am Strand des Dümmer Sees zur Disposition. Spannende Workshops eben. Spannende Workshops. Es geht nichts über spannende Workshops. Bei dessen Erfolg wiederum möglicherweise andernorts ein betonös-schiffiges Abenteuer in greifbare Nähe rücken könnte. Zumindest ließ man in Trötenhausen diesbezüglichen Gedanken freien Lauf. Wer weiß, was sich daraus ergeben mag. Mein Bauchgefühl ist diesbezüglich eher minder optimistisch. Doch egal. Hauptsache spannende Workshops. Und mit diesen Bombenaussichten endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 194 vom 18.07.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. In Jörn Schars feinem Podcast letzte Episode las ich in den Shownotes GC Schlei. Sollte er tatsächlich über Geocaching an der Schlei gesprochen haben? Unwahrscheinlich, deshalb habe ich auf den Link geklickt und kein Sekündchen später war klar, dass das GC für Golfclub steht. Hätte ich mir auch denken können, da er diesem Hobby frönt. Nichtsdestotrotz habe ich nun gelernt, die GCs sind nicht, was sie scheinen. Gilt übrigens für beide Seiten. Wisst ihr Bescheid? Schatz, pack mal einen Sack ein und einen Kulli und einen Draht. Und ein Feuerzeug für alle Fälle.